Morgen starten neue Filme in den Kinos und bei der Fülle tut Orientierungshilfe gut. Die bekommen wir jetzt von der Kritikerin Anke Lewicke. Zuerst nehmen wir uns die Verfilmung eines Krimis von Wolf Haas vor. Wolfgang Murnberger hat als Regisseur schon viel Erfahrung gesammelt mit den Geschichten, die der österreichische Autor für die Figur des Privatdetektivs Simon Brenner spinnt. Und seine Verfilmungen sind auch Kult. Was, Anke Lewicke, wird Josef Harder als Brenner denn in seinem vierten Leinwandabenteuer aufgebürdet? Ja, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen ergeht, aber innerhalb der letzten vier Verfilmungen hat man den Brenner ja richtig lieb gewonnen. Ne? Einerseits ist er so die Inkarnation des Trägheitsprinzips und andererseits ist er so der letzte Moralapostel. Und in Österreich gibt es ja immerhin noch viel zu tun, die ganze verdrängte Vergangenheit, da gibt es viel Leichen im Keller. Und ich finde, dieses Mal sind so ein bisschen wenig Leichen. Also wenn man das ganze Projekt so als groß angelegte Hommage an den Film Noir, an die schwarze Serie der 40er Jahre denkt, weil er hat ja in seiner Lässigkeit, auch wie er gerne was trinkt, durchaus was von Bogart, dieser Brenner, ist es ja eine Hommage. Und eigentlich hat man es immer sehr ernst genommen mit der schwarzen Serie, mit dem Schwarzen. Und dieses Mal wird mir nicht genug tief gegraben. Also es kommen nicht genug Leichen hervor. Es geht mir nicht genug um Österreich. Das Ganze ist so ein bisschen biederer geworden. Und warum meinen Sie, dass die Kombination von Genre-Kino und dem ja doch auch etwas makabren österreichischen Humor dieses Mal nicht so aufgeht? Naja, einmal muss ich vielleicht sagen, es gibt schon wieder ganz tolle Geschmacksübertretungen, die einfach wunderbar sind. Und warum es vielleicht nicht so aufgeht, ich meine, der Brenner hat ja immer viel zu tragen. Dieses Mal ist er aber völlig mittellos und obdachlos. Deshalb muss er nach Graz zurückgehen. Da ist das Elternhaus, die Eltern sind schon lange tot. Da gibt es dann keinen Strom mehr, zapft den Strom vom Nachbarn an, der so ein Spießer ist. Aber es sind so alles Facetten, die Figur nicht bereichern. Was aber gut funktioniert, er hat immer Migräne und diesen bohrenden Schmerz meint man regelrecht zu spüren. Und dann ist das so ein Kriminalfall, da sind auch alte Jugendfreunde mit ihm dabei und einer ist jetzt eben der Polizeikommissar und der wird von Tobias Moretti gespielt und der ist einfach nur schleimig. Also der hat nicht dieses perfide Böse, was in den anderen Filmen die Gegenüber von dem Brenner immer hatten. Und dann gab es ja auch immer eine Femme Fatale und das ist dieses Mal Nora von Waldstätten, die bleibt so ein bisschen blass, aber doch, ich gucke dann Brenner immer mal wieder gerne zu, wenn er dann morgens eigentlich kaum aufstehen will und dann denkt, ich muss jetzt aufstehen, weil ich doch der Einzige bin, der noch wenigstens für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen kann. Um Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit und kriminelle Machenschaften geht es auch im neuesten Film des Amerikaners G.C. Chandler. Chandler kam 2008 mit Margin Call ganz groß raus. Der Film spielt in einer Nacht vor dem Börsencrash. Dann ließ er Robert Redford allein in einem Boot auf offenem Meer ums Überleben kämpfen und nun präsentiert er uns A Most Violent Year. Auf was spielt der Titel an? Ja, das Ganze spielt im New York Anfang der 80er Jahre und das war ja eine Zeit, wo die Stadt regiert wurde von Kriminalität, von Korruption und Gewalt. Und ich habe New York selten so fertig auf der Leinwand gesehen. Das sind total so verblichene Farben, heruntergekommene Straßenzüge und die Skyline von Manhattan wirkt wirklich nur noch wie so eine Trutzburg. Also es ist ein ganz unwirtlicher Ort und hier will eben der Latino-Einwanderer Abel, gespielt von Oscar Isaac, Fuß fassen. Das auch noch im Ölgeschäft, das übernimmt er von seinem zwielichtigen Schwiegervater. Aber nun ist das Ölgeschäft, hat auch mit eben zu der Finanzkrise damals in New York geführt. Und er wundert sich, warum dann auf einmal Laster von ihm verschwinden, dass seine Fahrer angegriffen werden. Und da ist so eine Krimi-Handlung. Und als Zuschauer will man natürlich auch wissen, wer steckt dahinter. Gleichzeitig ist es aber auch ein Film über das innere Drama eines Mannes, weil, hier gibt es dann vielleicht auch eine Parallele zu Brenner, eigentlich ist dieser Abel ein sehr moralisch integrer Mensch und er wird jetzt von einer gesetzlosen Welt umgeben und die große Frage ist, kann er eben sich selbst treu bleiben oder wird er auch wie alle anderen zur Pistole greifen? Und wie erzeugt der Film innere Spannung? Ja, das finde ich ist sehr schön gelöst, weil es sind so kleine Sachen. Auf einmal spielt die Tochter mit ihm dann mit einer Knarre und dann weiß man, oh, es gibt schon eine Knarre im Haus. Dann ist auch die Figur, seine Frau wird ja von Jessica Chastain gespielt und sie ist eben die Tochter eines Gangsters und man merkt, dass sie schon mit Gewalt einfach viel mehr zu tun hatte, dass die heile Welt nur so gespielt ist und wie der Mann da immer so mehr auch sich heimisch fühlt. Gleichzeitig, finde ich, spielt Oscar Isaac das unheimlich gut. Den Mantel, den er trägt, da muss man so ein bisschen an Al Pacino und Scarface denken. Das ist ja auch eine Einwanderergeschichte und der Mantel und die Villa, das scheint alles einfach immer eine Nummer zu groß zu sein. Und wenn er dann doch mal zur Gewalt greift, also es gibt so eine ganz realistische Verfolgungsjagd, dann hört er auf einmal mittendrin auf und man spürt, er denkt, ich bin in einem Albtraum, aber dieser Albtraum hört einfach nicht auf. Anke Lewicke hat aufmerksame kritische Blicke auf G.C. Shanders A Most Violent Year und Wolfgang Murnbergers Film Das ewige Leben geworfen. Erstra kann bestehen. Wir nehmen die Empfehlung gerne mit.